Grund und frag dich, ob wir existieren. Ich lese es ab von deinem Mund, was Schlimmes darf uns nicht passieren. Halt mich fest, wir können auch anders. Ich halt dich fest, dann sind wir woanders. Es ist fraglich, dass wir existieren, ob so zu fragen noch gesund ist und wir beim Reden nur verlieren. Halt mich fest, wir können auch anders. Ich halt fest, dann sind wir woanders. Anders. Ich halt dich fest, dann sind wir woanders.